Die Zweigstelle der Stadt Shenyang des Generalverbandes der China-Koreaner hielt jüngst im Sitzungssaal des Generalverbandes eine Versammlung für das Studium der Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-un ab. Auf der Versammlung wurde hervorgehoben, die China-Koreaner werden immer mit der Bevölkerung des Heimatlandes Schritt halten, die unter der kämpferischen Losung, die in der Neujahrsansprache von Genossen Kim Jong-un aufgestellt worden sei, einen kräftigen Marsch im neuen Jahr unternimmt. Sie werden an der patriotischen Sache für das Erstarken und Gedeihen und die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes aktiv teilnehmen.